1. Nach diesem Ereignis begaben sich Mose und Aaron zum Pharao und übermittelten ihm die Anweisung Jahwehs, des Gottes Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest feiern kann. 2. Der Pharao entgegnet jedoch herausfordernd, wer ist Jahweh, das ich seinem Befehl folgen und Israel ziehen lassen sollte? Ich erkenne Jahweh nichten und werde Israel keinesfalls freigeben. 3. Sie erklärten daraufhin, der Gott der Hebräer ist uns erschienen, die Schelb müssen wir drei Tagesreisen weit in die Wüste ziehen, Jahweh, uns ihrem Gott, Opfer dazu bringen, da uns sonst mit Pest oder dem Schwert hinsuchen wird. 4. Der Ägyptische König erwidert ihnen jedoch, warum lenkt Mose und Aaron, das Volk von seiner Arbeit ab? Kurzu ihren Freundiensten zurück. 5. Der Pharao fügte hinzu, es gibt bereits genügend Menschen im Land, unter Wult, das seine Zwangsarbeit einstellen. 6. Selben Tag erteilt der Pharao den Frontvogten, die für das Volk zuständig wären und seinen Aufsehen folgenden Befehl. 7. Sollt dem Volk nicht länger, wie bisher, hackeling für die Siegelherstellung liefern, stattdessen sollen sie selbst gehen und sich hackeling suchen. 8. Die Festgelegte Anzahl und Siegeln, die sie bisher produzierten, must ihnen weiterhin auferlegen und nicht davon reduzieren. Da sie untätig sind, fordern sie ungestem, wir wollen gehen, unserem Gott Opfer dazu bringen. 9. Die Arbeit muss für dies Lut erschwert werden, damit sie wohl auf beschäftigt sind und kein Aufmerksamkeit auf leere Sprechungen richten. 10. Daraufhin gingen die Frontvogten und Aufseher zum Volk und verkündeten, der Pharao hat angeordnet, dass ihr kein Hackeling mehr geliefert wird. 11. Must selbst gehen und uke hackeling suchen. 12. Die Frontvogten upten jedoch starken Druck auf sieaus und befahlen, must taglich die Vol Arbeitsleistung erbringen, genau wie in der Zeit, als noch hackeling zur Verfügung stand. 13. Die israelitischen Aufseher, die von den Frontvogten des Pharao als Vorgesetz eingesetzt worden waren, wurden geschlagen und gefragt, warum hat die uke bisher auferlegt Menschen Siegeln in den letzten Tagen nicht vollständig geliefert? 14. Daraufhin begaben sich die Aufseher der Israeliten zum Pharao und beklagten sich flehentlich, O Herr! Warum lasst du uns derart behandeln? 15. Uns wird kein Hackeling mehr geliefert, und denek wird verlangt, stellt Siegel her. Nun werden wir sogar geschlagen. Du wirst dich in deinem Volk. 16. Erwidet jedoch, side fall, se fall. Aus diesem Grund behauptet wir wollen gehen, Jahweh Opfer dazu bringen. 17. Kurz sofort zu ihr Arbeit zurück, hackeling wird uke nicht geliefert, aber must die wohl Menschen Siegeln erbringen. 18. Die Aufseher der Israeliten erkannten somit die misslich lage, in der sie sich befanden, und mussten feststellen, uke wird von ihr taglichen Siegel quote nicht erlassen. 19. Als sie den Pharao verließen, trafen sie auf Mose und Aaron, die dort warteten, sie zu empfangen. 20. Sie sagten zu ihnen, Moge Jahweh uke bestrafen und uns zu unserem Recht verhelfen, denn hat uns beim Pharao und seinen Beamten in tief Angnade gebracht und ihnen quasi das Schwert in die Hand gedruckt, uns zu toten. 21. Daraufhin wante sich Mose ernuten Jahweh und sprach, O Herr! Warum lasst du diesem Volk solches Unglück widerfahren? Wozu ist du mich überhaupt gesandt? 22. Den sieht ich zum Pharao gegangen bin, in deinem Namen zu sprechen, behandelte dieses Volk nur noch harter, und du hast dein Volk keineswegs befreit. 23. Der ursprüngliche Text für diesen Vers ist leer,